Zeuge Nathan Jakubowicz, Belgien, Friseurmeister, 65 Jahre alt, 85. Verhandlungstag, 3.9.1964. Herr Jakubowicz, Sie heißen mit Vornamen? Nathan. Nathan Jakubowicz, wie sprechen Sie Ihren Namen aus? Vorname oder Nachname? Nein, der Nachname. Jakubowicz. Jakubowicz. J-A-K-U-B-O-W-I-T-Z. Ja, Jakubowicz, Sie sind wie alt? 65, Herr Präsident. 65 Jahre alt sind Sie von Beruf Friseur? Friseurmeister. Friseurmeister. Sie wohnen zurzeit in Antwerpen. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Gott sei Dank nicht. Nein. Herr Jakubowicz, wir wollen ganz kurz Ihren Lebenslauf rekapitulieren, bis zu dem Augenblick, wo Sie nach Auschwitz gekommen sind. Sie haben Ihre Jugendzeit in Vidava verlebt, haben dann das Friseurgewerbe erlernt und waren dort nach der Schulentlassung auch als Friseur tätig, bis Sie dann während des polnisch-russischen Krieges 1918-19 nach Deutschland und zwar nach Berlin geflüchtet sind. Jawohl. In Berlin haben Sie wieder als Friseur gearbeitet, sind bei dem Kaputsch nach Wuppertal-Elberfeld geflohen, haben dann dort zunächst als Friseurgehilfe gearbeitet und sich später selbstständig gemacht. Im Jahr 1933 sind Sie wegen Ihrer rassischen Zugehörigkeit nach Belgien geflüchtet. Sehr richtig. Sie haben dann damals in Wuppertal Ihren Besitz zurückgelassen, haben in Belgien wieder neu angefangen, haben sich dort auch wieder selbstständig gemacht und sind dann bei dem Einmarsch der deutschen Truppen nach Frankreich geflohen. Jawohl. Auch in Frankreich kamen dann die deutschen Truppen hin. Sie sind wieder nach Belgien gegangen, haben dort Gelegenheitsarbeiten gemacht, wurden im Jahr 1942 zur Organisation Tod dienstverpflichtet und kamen nach Bologna. In Bologna waren sie in dem Lager Tod als Lagerfriseur tätig, sind dann im August 1942 mit einem Kommando des Lagers nach Belgien gefahren zum Einkauf, nach Antwerpen zum Einkauf gefahren, wurden dort bei einer Razzia verhaftet und trotz des Widerspruchs ihres Lagerkommandanten von der Gestapo verhaftet und abtransportiert, und zwar sofort nach Auschwitz. Sehr richtig. Ja. Sie sind dann in Auschwitz angekommen, etwa am 12. August 1942. Das war ein Irrtum. Das war September. Im September. Jawohl. Im September 1942... und sind geblieben bis zum 21.01.45. Zum Räumung des Lagers. Ich dachte, am 18. Januar wäre das Lager geräumt worden. Ja, wir waren die Letzten, ja. die Blockältesten mit der Lagerfriseurin, mit dem Lagerältesten, die alle sind mit der letzte Abtransport gegangen. Ja, bei diesem Abtransport mussten sie zunächst anderthalb Tage zu Fuß gehen, wurden dann transportiert mit einem Güterwagen und sind zunächst nach Mauthausen gekommen. Wie viele Menschen waren es in diesem Transport? Ja, das war immer so ungefähr circa 2000, meistenteils sowas. So ja. 1500, nicht wahr? 1500 bis 2000. Und wie Sie nach Mauthausen kamen, wie viel waren Sie da noch? Ah, da sind wir angekommen mit 800. Mit 800 ja. Mann. Und was geschah, was war geschehen mit den übrigen Leuten? Auf dem Totenmarsch sind sie alle erschossen, ermordet geworden. Ja, haben Sie das gesehen? Mit meinen eigenen Augen, Herr Präsident. Ja. Die haben getragen Holzschuhe und da war gerade der große Winter, die Kälte und der Schnee, sind sie kleben geblieben. Unter die Füße, konnten nicht gehen. Und hinter uns ist ein SS-Kommando gegangen. Und wir haben immer gehört, hinknallen, hinschießen. Ich war meine Freunde auch alle. Ich als Lagerverseher habe ich gehabt das Glück und ein paar gute Schuhe habe ich gehabt. Und das war meine Rettung. Sonst wäre ich auch nicht da gewesen. Können Sie sich noch entsinnen auf bestimmte Leute, die sich damals bei diesem Erschießen beteiligt haben. Das können Sie. Nein, Herr Präsident. Ja. Nun, Herr Jakubowicz, wollen wir uns einmal näher mit Ihrem Aufenthalt in Auschwitz befassen. Sie sind im September 1942 hingekommen. Wie groß war Ihr Transport, der damals etwa hinkam? Circa 2000. Etwa 2000. Und dieser Transport kam vermutlich mit der Eisenbahn. Jawohl. Dorthin. Und wo wurden Sie ausgeladen? An der Rampe. An der Rampe? Was verstehen Sie unter der Rampe? Ich habe es jetzt gehört. Also es war an der Station, wo der letzte vor der Gaskammer, also sagen an der Rampe, da, wo wir mussten aussteigen. Ja. Das war Folgendes. Ich will gerade hier aufmerken, Herr Präsident, ich bin nicht hierher gekommen, Rache nehmen, aber Hass nehmen. Ja. Ich bin hierher gekommen, die Wahrheit zu sagen, was ich gesehen habe. Und die Presse und die Welt soll wissen, was da geschehen ist in Auschwitz. Ja. Das wollte ich nur aufmerksam machen. Ja, nun, Jakubowicz, zunächst einmal. Ich weiß nicht, ob im September 1942 schon die Rampe in Birkenau in Betrieb war. So viel wir bisher festgestellt haben, wurden die Menschen damals vor dem Lager Birkenau ausgeladen, weil diese Rampe, die hinaufführte nach den Gaskammern, damals noch nicht in Betrieb war. Das weiß ich nicht, ob es so gewesen ist. Ich weiß nur, wir sind da, sie haben uns rangiert vor Auschwitz, spezielle andere Abteilung, so sind wir reingefahren im Lager. Ob das war vor der Rampe, ob das war ein Kilometer vor dem Gaskammer, das kann ich nicht sagen. Wir sind ausgestiegen, alle, und wir haben da die Pakete, die Lebensmittel, alles liegen lassen müssen und sind getrieben worden, aufgestellt sich Frauen extra, Kinder extra und Männer extra. Und wir sind durchgegangen durch diese Kontrolle, rechts und links. Mhm. Und ich bin doch so ein bisschen klug gewesen auch. Ich habe immer gesagt, sie denken da, die Herren Merdes, dass sie wussten alles, ich wusste auch alles. Ich habe gesagt, ein paar Jahre jünger bin ich. Immer 10 Jahre jünger. Na ja, kannst du noch gut arbeiten, ja. Bin ich rechts und links gegangen, sind wir angekommen nach Auschwitz, ungefähr von dem ganzen Transport vielleicht noch 300, 200 Männer. Und die anderen hat man auf die Lastwagen genommen. Ich wusste noch gar nicht, was da passiert ist. Ich wusste, dass da sind Gaskammern, wenn da verbrannt werden. Nur wieso war das an die Vorreinkommen nach Auschwitz, da haben sie diesen Zug geleitet auf ein andere Gleise. Ist gerade, gucke ich heraus, war keine Viehwagen, es war Gott sei Dank Personenwagen. Ja. Da steht ein Pooler da, ein Beamter, und steht auf dem Brett von dem Zug und sagt zu mir auf Polnisch, ich verstehe auch Polnisch, gib alles her, was du hast, man nimmt doch euch alles weg und sage deine Freunde alle, dass du jünger bist, wie du bist. Gib nicht an, gib dich nicht krank an, gib nicht jünger an. Das alles wusste ich nicht. Das hat der Bahnbeamte Ihnen gesagt. Jawohl, mir persönlich. Hoffentlich wird er das lesen, dass ich hier das erklärt habe. Derselbe, ich weiß, wer das ist, nicht? Mhm. Und da habe ich mir ein bisschen im Kopf geschlagen, sage ich, oh, so ist das. Das wusste ich nicht. Ich habe an alles vergessen, ich habe an mir gedacht. Und ich habe gleich gesagt, ich war 45 damals, oder 98 geboren, habe ich gesagt, jawohl, ich bin 35, ich bin ein Spezialist, Friseur und alles, und haben sie mich rechte Seite gelassen. Mhm. So bin ich rausgekommen von den mörderischen Händen. Haben Sie nachträglich einen dieser Männer, die damals bei den Sektionen mitgewirkt hat, erkannt? Auf der Rampe da? Ja. Nicht. Nein, Herr Präsident, es waren mehrere da. Ja, es waren mehrere da. Ich wollte nur wissen, ob Sie vielleicht nachher einen dieser Leute wiedererkannt hätten, die damals dort gewesen sind. Herr Präsident, ich bin 22 Jahre, Sie wissen doch, bin ich im Alter, das ist nicht so. Ja, es hätte ja möglich sein Jawohl. Können. Jawohl. Es sind andere Leute da, die das uns erklärt haben, Sie wüssten es noch. Nun, Herr Zeuge, Sie sind dann gekommen, Sie haben dann die übliche Prozedur mitgemacht mit den mit dem Haare schneiden und rasieren und waschen und so weiter. Und Sagen Sie bitte, wo wurden Sie dann eingeteilt? Jawohl, Herr Präsident, da werde ich kurz und bündig das Ihnen erklären. Ich bin gekommen auf dem Quarantänenblock. Quarantänenblock, das ist Block 8a. 8a? Ja. Und da war gerade kein Friseur da, war ein so alter Mann. Und ich konnte Polnisch sprechen, da habe ich da mich gemeldet. Weil ich wusste, wenn ich da muss außer Kommando gehen, da bin ich fertig, bin ich nicht mehr hier, sitze ich mehr hier. Und ich habe da angefangen zu arbeiten da. Ja. Alles gemacht. Als Blockfriseur. Jawohl. Das war ein guter Blockälster. Da heißt noch Kasubrek, mein Blockälster. Ja. Der ist von Schlesien. Und ich habe gut bedient. Ich habe alles getan, was ich kannte. So bin ich geblieben in dem Block. Ja. Und da habe ich wie ein Blockfriseur. Ja. Und dann habe ich, bin ich da gewesen, da habe ich kennengelernt, da die, ich muss sagen, sadistische Mörders, weil ich das gesehen habe, eigentlich meine Augen, kann mir keiner was sagen. Wenn einer ein Mörder ist, muss ich sagen, das war ein Mörder. Naja, da waren wir. Und ich habe da gewesen 2 Jahre. Also ich habe da lang gearbeitet. Blockfriseur. Ja, und dann bin ich geworden Lagerfriseur. Lagerfriseur. Jawohl. Und als Lagerfriseur hatten Sie welche Aufgabe? Die Häftlinge, wie viel war das da in Auschwitz? 20.000, 15.000, ich habe Kommando gehabt. Und da habe ich, diese müssten nur die Häftlinge bedienen. Also jeden Samstag, Sonntag, muss ich mit meinen, ich habe 40 Friseure gehabt, in die Blocks rum, aber 30 kann ich mich erinnern. Und die haben da gearbeitet, rasiert und Haar geschnitten. Ja. Und? Nun, das haben Sie nun wohl nicht selbst gemacht, sondern Sie haben... Ich habe mitgearbeitet. Ja, mitgearbeitet auch. Ja. Und hatten außerdem für die Sauberkeit des Lagers zu sorgen? Jawohl. Das war der Lager Kapo. Ich habe nur zu sorgen wegen Sauberkeit, wegen des Lagers, Haarschneiden und Rasieren und soll kein Ungeziffer auf diese Personen, auf die Häftlinge sein, nicht wahr? Na, da hatte doch vermutlich jeder Häftling Ungeziefer. Ja, da war ich, aber derjenige, Herr Präsident, will ich hier feierlich erklären, dass ich war der Retter von Auschwitz von einer Katastrophe von Typhus. Das war Folgendes, wenn ich will, möchte hinzufügen. Das war in Birkenau herausgebrochen eine Typhusepidemie. Da hat man die Lage, die Blocken geschlossen genommen zu vergasen. Ja. Nur bin ich hierher gegangen zu meinem Lagerältesten, mein Kollege, Rechtsanwalt Dr. Demeyer, der war hier auch als Zeuge, der Wiener Advokat. Ja. Das ist mein Freund, ich war mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, Hans, was machen wir hier? Wir müssen hier sehen, dass Auschwitz zum Retten. Sag ich, ich habe einen Vorschlag. Ich habe es in 24 Stunden gelöst, die Frage. Ich sagte, was wollst du? Wenn ich kann wenn man einkauft, man kriegt so einen Bonus einzukaufen, Sachen, in die Kantine. Wenn ich kann kriegen 5000 Zigaretten, da gibt's keine Läuse mehr in Auschwitz. Hat gesagt, ich verspreche mit dem Lagerkommandant, mit dem Lagerführer, ich weiß wie, ich habe mich immer draußen gehalten. Und ich habe sie bekommen, habe ich einen Befehl gegeben, heute Abend Lagersperre, Läuseappell. Herr Präsident, innerhalb für jede Laus eine Zigarette. Für jede Laus? Laus eine Zigarette. Da haben wir vermutlich 5000 Zigaretten. Ja. Und dann habe ich gesehen, das geht nicht mehr, das war eine Weltbörse. Da habe ich gesagt, für jede 5 Läuse eine Zigarette. Und das war alles gelöst. Dann habe ich angegeben, dass diese Revier von den Sanitätern Sonntagmorgen, die haben immer gemacht, diese Läuseappell, ist eine Meldung eingegangen, Auschwitz frei von Läuse. Da bin ich damals nachher Lagerfriseur geworden. Naja. Ja. ich möchte Sie dann weiterfahren. Sie haben in dieser Zeit auch kennengelernt den Angeklagten Karduk. Jawohl. Was hat Karduk für einen Ruf gehabt im Lager? So genau wie Iwan der Schrecklichste von Zarisch Russland. Ja. Sagen Sie, wann haben Sie Karduk zum letzten Mal gesehen? Karduk bei der Räumung des Lagers habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nur ich gehört habe, ist er mit dem letzten Zug gegangen nach Mauthausen. Weil ich habe gesprochen mit meinen Kameraden, die leben geblieben sind, haben sie mir gezählt, auch die Gräueltaten von Karduk von Mauthausen, ein Nebenlager von Mauthausen. Ja. Das habe ich gehört. Sie selbst haben ihn in Mauthausen nicht gesehen? Nein, Herr Präsident. Ja. Weil Sie nämlich bei Ihrer Vernehmung ausgesagt haben, zuletzt habe ich Karduk im KL Mauthausen gesehen, und zwar im Lager 3. Das ist ein Irrtum, ich habe nur gehört. Aha. Nun, was haben Sie mit Karduk in dem Lager Auschwitz erlebt? Ja, Herr Präsident, wenn ich muss Ihnen alles hier erklären, ja. Da bleibt Minimum Zeit 3 bis 6 Monate. Aber ich will hier kurz und bindig erklären und der reine Wahrheit sagen. Sie sind 22 Jahre. Ja. Nur ein Schade ist, Herr Präsident, es wäre für mich leichter gewesen, wenn diese Bande heute noch in die Blutuniforme getragen hätten. Da könnte ich besser und leichter alles aussagen. Können Sie sicher sein. Nun, sagen Sie, wann haben Sie den Karduk zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, das war Ende November 1942. Ende November 1942 und bei welcher Gelegenheit? Bei der Appellabnahme. Ja. Er war damals noch nicht kein Rapportführer, er war ein halber Rapportführer. Ja, also Blockältester. Ja, er war überall, er hat überall seine Nase reingesteckt. Ja. Nun, Sie meinen Ende November 1942 und bei den Appellen, ja. Nun, sagen Sie, hatten Sie von anderen Häftlingen ihn gezeigt bekommen und gesagt bekommen, das ist der Karduk, oder wie sind Sie auf seinen Namen gekommen? Will ich Ihnen sagen, Herr Präsident, wenn das Lager hat gelebt, ich meine, so wir sind da draußen gewesen, in die Blocks, sind gegangen spazieren da, so wir haben gehört, Karduk kommt, ist genau, wenn eine Katze kommt und sieht Mäuse fangen, sind sie alle in die Löcher reingelaufen. Ja. Und ich wusste doch gar nicht, dass, sagen Sie, jawohl, von dem Mörder muss man sich hielten. Das ist furchtbar, nicht zu glauben. Ich war erst ab ein paar Tage. Also, Sie haben von anderen Häftlingen den Karduk bezeichnet bekommen und haben gesagt bekommen, das ist der Karduk. Jawohl. Vor dem muss man sich hüten. Jawohl. Nun, haben Sie dann auch selbst ja. erlebt und gesehen, zum Beispiel bei den Appellen, dass da Leute, die nicht angetreten waren, von ihm aufgescheucht worden sind oder so etwas Ähnliches? Jawohl. Nachher bin ich ein bisschen warm geworden in dem Lager. Ich habe sie gekannt. Die habe ich hier gesehen, was das passiert. Der Karduk, ich möchte nicht angucken. Ich meine, ich spreche nur zu Ihnen, Herr Präsident. Bitte schön, ja. Der Karduk, ich möchte, also erlauben Sie mir zu sagen, ich will mich nicht aufregen, ich will Ruhe hier sprechen, ich bin in gute Hände hier im Hausgericht. Ich möchte, dass ich das erlebt habe, das hier feierlich zu erklären. Karduk, also das war sein Hobby. Er musste Menschen töten. Sonst wäre das gar nicht für ihn gewesen. Er hat zum Beispiel in Lager reingekommen, hat er rausgenommen seine Pistole und hat geschossen. Oder auf Häftlinge, oder in der Luft. Er muss die Kugels leer machen. Ja. Und da will ich das erklären, wieso ich bin. Dann, so habe ich mich immer versteckt vom Karduk. Und das war mein Glück, Herr Präsident. Hätte ich gewusst, dass ich als Jude da in Auschwitz so einen großen Posten gehabt hätte, da wäre ich nicht mehr hier gesessen vor dem Hohes Gericht. Haben Sie ihn nicht selbst rasiert? Jawohl, das kommt noch, das kommt noch, Herr Präsident, das kommt noch alles. Und ich habe immer mich versteckt. Bei jeder Transporte, was gekommen ist nach Auschwitz, haben sie mich gerufen, weil ich war der Friseur von Quarantäneblock. Da bin ich überall gewesen. Überall war ich hier. Wie heißt der Block? Quarantäneblock. Quarantäneblock, ja. 8a. 8a, ja. Ja. Und ich habe Karton immer da gesehen, aber ich habe mich immer versteckt. Ich wollte mich nicht da sehen machen. Ich wusste, wenn ich mich mit dem viel bekannt machen, da bin ich... Da kann das schlecht ausgehen. Da kann ich schlecht ausfahren. Ja. Da bin ich überzeugt, 100%, Herr Präsident. Ja. Nun sagen Sie bitte, können Sie entsinnen, dass von diesem Block, wo Sie da waren, öfter Leute geholt worden sind zum Ausladen von Kartoffeln und ähnlichen Dingen aus den Eisenbahnwaggons? Da war ich mit bei. Da waren Sie mit bei. Aber ich war mit meinem Blockelster, habe mich geschützt, in dem Waggon drin, die Kartoffel ausladen. Ja. Ich war nicht auf die Kommando, herum auf die Felder, nicht wahr? Ja. Ja. Da habe ich Kartoffeln nicht gesehen, da habe ich nicht, das ist nicht so, da haben wir da nicht von Angst gehabt vom Kartoffeln, das war so. Die sind da totgeschlagen worden, sehr viel. Nicht vom Kaduk, noch von den Kapos. Mhm. Im meisten Teil von den Kapos mit den grünen Winkeln, das waren die Berufsverbrecher. Mhm. Die Kapos mit den roten Winkeln, das waren unsere Kameraden. Und beim nach Hause gehen, im Lager reingehen, haben wir immer gehabt, viel Verletzte. Geschlagene, das Blut ist noch so von sie abgerundet. Da sind sie gekommen rein nach Auschwitz in unser Block, was das war. Die Kommando war ein Hilfskommando, was waren noch von die Neueingekommene und das ist Quarantäneblock. Die haben noch kein Kommando gehabt. Yeah. Wo es war etwas zum Stoppen, das Loch, hat man die genommen. Yeah. Und da sind in der ersten Zeit, sie wussten nicht, waren viel Holländer, Belgier, meisten Teil von meinen. Und hat mir sie viel auseinandergeschlagen, hat mir sie gebracht. Und da mussten wir sie bringen beim Appellzählen, hat mir sie hingelegt im Flur, also beim Eingang. Unten war Block 8, und oben war Block 8a. Beim Zählen, die, Appell, ist Kato reingekommen und sagte, was ist da los? Er hat abgenommen, die Appell. Er war noch damals so, es war noch Blockführer auch da von uns, auch von der Abnehmer. Und hat diese Menschen, die da lagen. Ja, das war, die Namen habe ich angegeben, aber ich möchte Sie bitten, geheim zu bleiben, wegen der Familie von Antwerpen, von Belgien. Was mit dieser geschehen ist, habe ich auch gleich endlich gebracht zum Revier Block 28. Und da habe ich sie nicht mehr gesehen. Also es war nicht so, dass diese Leute von der Arbeit so erschöpft waren, dass sie deshalb in den Blocks liegen geblieben waren, sondern sie waren so misshandelt, jawohl, dass sie aus diesen Gründen nicht gehen konnten. Jawohl. Mhm. Ja, und Sie haben dann die beiden Leute, von denen Sie eben gesprochen haben, selbst noch im Block 28 abgeliefert. In welchem Zustand befanden die sich denn? Halbtot. Ja, sie kennt mich nicht. Ich habe gerufen dem Namen, weil ich war da von einer Stadt. Sie waren nicht mehr ansprechbar. Nein. Wir haben sie gemusst tragen. Ich war mit noch ein Stubendienst da von Block 8 da. Mhm. Nun haben Sie bei solchen Gelegenheiten auch gesehen, dass Kaduk Leute auf der Stelle getötet hat. Nein, das ist auf ganz andere Art gewesen. Nein. Na, da erzählen Sie mal die ganz andere Art. Jawohl. Zum Beispiel, er hat, es war einmal, man hat einen gehängt, einen slowakischen Jude. Ja. Ich glaube, der ist, aber zwei kann ich sagen, der ist, glaube ich, ob er ist geflüchtet gewesen, der ist gesessen im Block 11, in dem Bunkerblock. Ja. Dann hat man geführt zum Hängen. Da mussten wir Häftlinge manches Mal nach dem Appell stehen bleiben, das alles zugucken. Ja. Und ich, wie ich gehört habe, da war im Block 11 ein namens Jakub, der so ein Jakob. Riese. Ja, ja. Ich habe ihn schon öfters auch bedient, ich bin im Block 11 auch reingekommen. Der sogenannte Punga Jakob. Ja, ich bin überall reingekommen. Ich wusste so wie mein eigenes Haus. Und scheint, er hat die Schnur von dem Hängen etwas da drin gemacht. Nicht so stark gewesen, weil man hat sich nachher bei dem Hängen, wie Kaduk hatten gehangen, dabei gewesen, ist er abgefallen, mitten hängen. Ist Kaduk zugegangen, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und hat einen Stock gehabt, ich glaube, es war ein Ochsenschwanzstock. Ja. Und hat ihn geschlagen und dann hat er mit den Füßen, mit dem Stock auf die Kehle gestellt. Nicht wahr? Ich kann nicht von Weitem sehen, wie weit die Zunge rausgegangen ist. Ich konnte sehen. Ich bin bestimmt ein paar Meter weiter gestanden. Und dann haben sie dem noch nachher gebracht im Block 11, im Bunkerblock. Und so wie Jakob mir gesagt hat, hat er da einen Gnadenschuss bekommen. Und war alles das weg. Naja, das wollen wir mal jetzt ein bisschen näher uns ansehen. Also zunächst haben sie uns gesprochen von diesen beiden Bekannten aus Antwerpen, jawohl, deren Namen Sie nicht nennen wollen, und bei denen wollen wir mal einen Augenblick stehen bleiben. Sie haben uns eben geschildert, diese beiden Leute waren bei der Arbeit zerschlagen worden, sie waren zurückgebracht worden, lagen in dem Flur. Kaduk hat sie zur Arbeit antreiben wollen, hinaus zum Appell zu gehen. Er hat sie geschlagen, getreten, dass sie bewegungslos und bewusstlos da liegen blieben. Sie haben sie dann in das Revier gebracht und haben nichts mehr von ihnen gehört. So war Ihre Aussage heute Vormittag. Jawohl. Als Sie bei dem Herrn Staatsanwalt vernommen worden sind, jawohl, war Ihre Aussage doch erheblich anders. Ich mache Ihnen einen Vorhalt aus Blatt 5620, bitte, aus Ihrer Vernehmung vom 23. Mai 1960. Dort haben Sie gesagt, Sie hätten mit eigenen Augen gesehen, dass er, nämlich Kaduk, einen Stock mit einer eisernen Spitze gehabt hätte, so eine Art Bergsteigerstock, den habe er diesen Leuten um den Hals gelegt, oder über den Hals gelegt, sich dann darauf gestellt und so lange oben auf diesem Stock geschaukelt, bis den Häftlingen die Zunge aus dem Mund kam und diese tot gewesen seien. Zwischendurch hätte er versucht, die bewusstlosen Häftlinge durch Überschütten mit Wasser wieder zu sich zu bringen. Und haben dann weiter gesagt, unter den von Kaduk auf diese Weise ermordeten Häftlingen befanden sich zwei Bekannte von mir aus Antwerpen, nannten dann die Namen, haben gebeten, die Namen nicht zu veröffentlichen und sind dann weiter fortgefahren. Der eine von diesen habe ihnen noch einen Siegelring gegeben und sie gebeten, diesen Ring der Familie als Andenken abzuliefern. Es wäre ihnen das aber nicht möglich gewesen, sie hätten den Ring dem Blockältesten geben müssen und sie hätten die Leichen dieser Häftlinge zusammen mit den Stubendiensten in den Leichenkeller Block 28 bringen müssen. Also, nach dieser Darstellung waren die Leute doch tot. Herr Präsident, bitte, dieser Vorhalt ist aber nicht ganz präzis gewesen, denn er hat früher gesagt auf Seite 9, dass er ihn dem abgenommen hat, den Siegelring. Nicht, dass ihm der Mann, dessen Name er nicht nennen will, den gegeben hat, sondern dass er ihm abgenommen hat. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil das natürlich ein erheblicher Unterschied wäre. Also wenn er ihn abgenommen hat, dann bedeutet das, dass der Mann schon tot war und dass er dann dem Toten den Ring vom Finger genommen hat. Wie Sie wünschen. Das macht die Sache noch etwas deutlicher. Also, wenn Sie dem Toten den Ring abgenommen haben, dann war der ja ganz bestimmt tot. Denn wäre er nicht tot gewesen, hätte er Ihnen ja, wie ich das vorhin ausgedrückt habe, den Ring geben können. Und nun haben Sie uns aber heute erzählt, der wäre gar nicht tot gewesen, sondern Sie hätten ihn, wenn auch bewusstlos oder schwer zugerichtet, immerhin noch in den Block 28 ins Revier getragen. Was ist denn nun richtig? Waren die Leute tot oder waren sie nicht tot? Da will ich antworten, Herr Präsident. Bitte schön. Herr Präsident. Tot damals, tot oder er war, wie sagt man das, weg, also er war bewusstlos. Ja. Da habe ich nicht untersucht, ob er war tot, ob er war bewusstlos. Er hat gewesen, die Augen waren geschlossen und hat uns nicht mehr gesprochen. Ja. Und den Ring habe ich abgenommen. Wieso habe ich den Ring abgenommen? Er war erst ein paar Tage da. Und habe ich den Ring abgenommen, weil eigentlich mache ich hier aufmerksam machen, dass jeder Häftling vorgekommen im Lager rein alles abgenommen worden ist. Ja. Aber gerade der hat einen breiten Siegelring. Es ist ihm gelungen, so rauszukommen, nackt, ist er gekommen zu unserem Block rein, also von dir, hat sich ausgezogen da in Auschwitz. Ja. Mit dem Ring, also es war ein Zufall. Ja. Und den Ring habe ich genommen und ich habe es abgegeben in Blockältesten. Und ich glaube, er hat das weitergegeben, das weiß ich nicht. Aber was Sie sagen, Herr Präsident, wegen mit dem Stock, das kann alles möglich sein. Das, was ich jetzt noch sage, tue ich noch zufügen. Was da passiert ist, Sie müssen wissen, Sie schon 4 Jahre her, was ich damals die Erklärung abgegeben habe. Und was ihr da abgegeben ist alles wahr. Das, was ich jetzt sage, ist nur noch bei noch zu. Ja. Es kommt sein, dass ich habe mich einmal gesagt, dass ich jetzt sage mit dem Stock. Aber wenn ich damals gesagt habe mit dem Stock, ist es 100% wahr. Ja. Damals haben Sie gesagt, dem Häftling hätte die Zunge aus dem Mund gehängt und er sei tot gewesen. Dann kam er ja nicht mehr in das Revier und Sie haben deshalb auch ganz folgerichtig am Schluss gesagt, dass Sie dann die Getöteten mit den Blockältesten oder mit den Stubendiensten, vielmehr mit den Stubendiensten, als Leichen in den Leichenkeller Block 28 hätten bringen müssen. Jawohl. Frage. Entweder die Leute haben noch gelebt und sie haben es ins Revier gebracht oder in den Krankenbau, oder die Leute waren tot und dann haben sie in den Leichenkeller gebracht. Was ist nun richtig? Herr Präsident, die alle, was sind schwer verwundet und alle bewusstlos und alles, was da, die kommen alle da in den Keller, in den Leichenkeller rein. Nicht alleine Tote, auch Halbgeschlagene, Schwerverletzte. Alles kommt, ist da rein, kommt Block 28. Und wir könnten das jetzt so feststellen, für mich, was ich gesehen habe, da war meine Meinung, dass sie waren tot, weil ich habe sie nicht mehr gesehen. Ja, haben Sie denn die Leute nun in den Leichenkeller gebracht oder ins Revier gebracht? In Keller runter. In Keller haben Sie gebracht? Ja, alle. Weil die waren nicht auch mehr... Auch die beiden Leute aus Antwerpen? Ja, die zwei Leute. Sie waren nicht mehr fähig, da in Revier zu bringen, es war keine Hilfe mehr. Ja, aber hören Sie mal, Herr Zeuge. Sie waren doch selbst Häftling dort. Jawohl. Und es bestand, wie Sie uns heute sagen, nicht unbedingte Klarheit darüber, ob die Leute noch lebten oder ob sie nicht lebten. Jetzt überlegen Sie sich mal bitte, die Leute hätten noch gelebt. Und Sie hätten sie bereits in den Leichenkeller gebracht. Wäre das nicht furchtbar, dass diese Leute unter Umständen in dem Leichenkeller noch lebend verbrannt oder sonst wie unter die Erde gebracht worden wären und die Leute hätten in Wirklichkeit noch gelebt. Herr Präsident, das ist unmöglich. Die Leute werden niemals mehr gelebt. Die waren schon tot. Wenn sie auch nicht ganz, haben sie noch vielleicht ein bisschen geatmet. Aber solange ein Mensch doch atmet, bringt man ihn doch nicht in den Leichenkeller. Ich meine, wenn das eine Anordnung gewesen wäre von irgendeinem Sadisten, dann wäre das wieder was anderes. Aber Sie als Häftling haben doch ein Interesse dran, den Mithäftling so lang wie möglich unter den Lebenden zu erhalten. Und wenn er auch nur die Möglichkeit hat, noch zu atmen, ihn dann so lange zu retten, zu versuchen, als das möglich ist. Das Leben dieser Leute war doch genauso kostbar wie Ihr Leben. Herr Präsident, wir sprechen jetzt hier von Auschwitz. Richtig. Das war keine Gerechtigkeit da. Wir haben sogar halbe Leute, die noch halb gelebt haben, haben auch da in den Keller gebracht. Das musste, Herr Präsident, ich habe meine eigenen Augen gesehen. Hat man Ihnen denn befohlen, diese Leute in den Leichenkeller zu bringen? Jawohl. So. Und wer hat Ihnen das befohlen? Der Doktor, der was hat Dienst gehabt hat. Also Sie haben die Leute nicht direkt in den Leichenkeller, sondern erst zu dem Doktor gebracht. Der Doktor hat gesagt, da muss sicher nicht, ich darf das, ich muss warten, was der Doktor veranordnet. Aha. Haben Sie also doch erst ins Revier gebracht? Ihr Revier, jawohl. Erst kommt alles im Revier, dann kann der Doktor feststellen, was los ist. Und dann hat der Doktor Sie in den Leichenkeller geschickt, jawohl, die Leute. Ja, aber dann verstehe ich nicht, dass Sie gesagt haben vorhin, Sie haben die Leute ins Revier gebracht, jawohl, und dann nichts mehr von ihnen gehört. Sie konnten ja doch gar nichts von ihnen hören, wenn der Doktor gesagt hat, die Leute sind tot, bringen Sie die in den Leichenkeller. Da konnten Sie doch gar nichts mehr von ihnen hören. Da wussten Sie doch effektiv, diese Leute sind tot. 100%, Herr Präsident. Ja, also aber da konnten Sie doch nichts hören von ihnen. Ja, aber, nicht wahr? Ich bin kein Doktor, ich kann nicht feststellen, ob er schon ganz tot ist, ob er noch ein bisschen atmet, nicht wahr? Jedenfalls wir haben da nichts zu sagen, wir müssen sie hinbringen, hinlegen, hat er gesagt, bringen sie runter in den Keller, und da war meine. Weiter habe ich niemals gehört, niemals gesehen. Meine Bezeugung ist, sind direkt mit den Handwagen, was sind noch mehr gewesen, aufgeschmissen auf dem Wagen und gebracht in der Gas, kann man sagen, in dem verbrannten Ofen. Haben Sie das öfter gesehen, dass der Kaduk das mit dem Stock gemacht hat, mit der eisernen Spitze? Ich habe mit eisernen Spitze, wenn ich das gesagt habe, das ist etwas, was ich jetzt mich erinnern kann. Das muss ein Irrtum sein, der hat gehabt, ein Stock, genauso wie ein Stock mit einem, wie sagt man, Ochsenschwanz. Ja, ein Ochsenziemer. Kaduk Muster haben, ein Stock mit eiserner Spitze, da musste speziell eine Fabrik da sein und eben die Stecke liefern. Was er hat sie kaputtgeschlagen, die Heftung auf die Kappe. So viel Stecke gibt's nicht da, man soll immer liefern so viel Stecke. Er hat einen Stock gehabt, was war auf langere Zeit richtig. Also ein Ochsenziemer. Jawohl. Jetzt, wenn Sie aber auf einen Ochsenziemer sich auf beide Seiten draufstehen, der Ochsenziemer ist ja nicht so starr wie ein Stock, sondern er ist ja flexibel. Ja. Wenn Sie sich also da drauf stellen, dann wird vermutlich dieser Ochsenziemer sich biegen und Sie werden runterfallen. Bei einem Stock ist das was anderes. Der Stock ist starr, der bleibt. Und wenn das Gewicht beiderseits verteilt ist, können Sie sich da drauf stellen. Also mir scheint das nicht so ganz klar zu sein. Ich möchte, Herr Präsident, Ihnen aufmerksam machen und klarstellen die Sache. Ja. Ein Ochsenschwanz, das ist der Stock, ist schlagen und töten, weil Sie stellen sich vor, Herr Präsident, wenn der Stock so groß ist und er legt das auf dem Hals, da stellt er sich nicht hier und hier in die Ecke hin, er stellt sich hier vor dem Hals hin. Ja. So ein Stückchen noch. Ja. Und da ist fast, und da kommt die Zunge, wie lange, wie weit sie wollen, raus. Also er muss nicht stellen in die Ecke, Herr Präsident. Das ist vielleicht, Sie kann vielleicht das aber nicht. Aber trotzdem, auf einen Ochsenziemer können Sie sich nach meinem dafür halt nicht draufstellen. Hat genug getötet mit dem Ochsenschwanz, ja. Ja. Jawohl, ja. Das ist nicht, das ist seine Spezialität auch gewesen. Nun ja, wir wollen jetzt mal das Instrument beiseite lassen. Haben Sie denn gesehen, dass er außer diesen beiden Fällen von Ihren Bekannten aus Antwerpen, dass er auch in anderen Fällen auf diese Weise Menschen getötet hat? In Selektionen, Herr Präsident. Nein, ich meine jetzt erst einmal dieses Töten mit dem Stock oder Ochsenzimmer quer über den Hals legen und sich draufstellen. Ja, das kann ich mich nicht mehr erinnern, das weiß ich nicht. Ich meine, das war, wenn ich das ausgesagt habe. Sie haben gesagt, ja, dies habe ich mit eigenen Augen gesehen. Eine besondere Methode von ihm war, zusammengeschlagene Häftlinge, einen Stock mit einer eisernen Spitze, es war eine Art Bergsteigerstock, über den Hals zu legen und sich so lange darauf zu stellen, bis dem Häftling die Zunge aus dem Hals kam und dieser tot war. Zwischendurch hat er versucht, bewusstloser Häftlinge durch Überschütten mit Wasser wieder zu sich zu bringen. Auf diese Weise hat Kartuk Dutzende von Häftlingen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ermordet. Heute sagen Sie, ich kann mich nicht mehr darauf erinnern. Ja, ich kann mich doch erinnern, Herr Präsident. Jetzt können Sie sich darauf erinnern. Sie müssen das gut verstehen. Ja. Sie müssen wissen, sich um 22 Jahre noch ob was für Art er das gemacht hat, ob das war ein Holzstock mit einer Spitze, ob das war ein Ochsenschwanzstock, da kann ich nicht so jetzt hier drauf mich vereinlassen und drauf ankommen. Jedenfalls habe ich gesehen, als Verseher, ich war da drin in dem Lager von morgens bis abends 3 Jahre lang, was er hat da getrieben, was er da gemacht. Er hat Dutzende Häftlinge hat er zusammengeschlagen, oder das war ein Stock, oder das war ein Ochsenschwanzstock, da kann ich jetzt mich nicht mehr erinnern. Meine Meinung war, und ich kann mich erinnern, das war, finde ich, gesprochen mit Ochsenschwanzstock. Hat er mal gehabt, einen Stock? In anderen, das kann ich nicht sagen, ja oder nein. Hey, jetzt kommt mir es mal gar nicht auf die Art des Stocks an, sondern es kommt mir darauf an, dass Sie uns eben auf meine Frage, ob Sie öfter gesehen hätten, dass er so in einer Art Schaukel auf den Hals dieses Häftlings sich gestellt habe, ob Sie das öfter gesehen hätten, da haben Sie gesagt, nein, da können Sie sich nicht drauf erinnern. Und hier bei Ihrer Aussage sagen Sie soeben, Dutzende von Malen hätten Sie das gesehen und selbst erlebt, mit eigenen Augen gesehen, dass er Dutzende von Häftlingen auf diese Art, nämlich mit dieser Schaukel auf dem Hals, so lang gedrückt hätte, bis denen die Zunge aus dem Hals gekommen wäre und die Leute wären tot gewesen. Das hätten Sie dutzende Male gesehen und heute Morgen sagen Sie nein. Ich sage nicht nein. Ich sage, Herr Präsident, ich sage noch einmal, wenn ich dort und da die Erklärung abgegeben, ist es richtig. Meine Erklärung ist richtig. Schade ist noch, es muss sein, vor ein paar Jahren nach der Geschichte, da wäre alles leichter gewesen. Hätten die Männer die Blutuniformen getragen, da wäre leichter gewesen, alles auszusagen. Aber was ich erklärt habe, kann ich schwören, dass alles ist wahr. Im Gegenteil, Herr Präsident, das ist nur ein kleiner Teil, was ich da gesehen habe. Haben Sie jetzt gesehen, dass er Dutzende von Häftlingen mit dem Stock über dem Hals totgedrückt hat, oder haben Sie es nicht gesehen? Jawohl, ich kann mich erinnern, nicht alles genau erinnern, aber das war wahr, was ich da erzählt habe, was ich da gesehen habe. Jawohl, Herr Präsident. Jawohl. Habe ich gesagt, ich habe nicht das gesehen, das ist vielleicht nach den Jahren, was ich mich immer was anderes erinnere, aber wenn ich das bei dem Protokoll ausgesagt, das war wahr. Herr Zeuge, ich will Ihnen etwas sagen. Dass Sie in Auschwitz die schrecklichsten Dinge gesehen und erlebt haben, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, das glaube ich Ihnen. Ja. Uns geht es hier in diesem Prozess darum, festzustellen, was der Einzelne von diesen Angeklagten hier persönlich getan hat. Denn die Leute sind wegen Mords angeklagt und das Gericht muss, wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, jedem Einzelnen jeden Mord nachweisen. Wir können nicht einfach sagen, weil in Auschwitz so viel Unrecht passiert ist und so viel Grauenhaftes passiert ist, deshalb ist jeder ein Mörder. Das kann das Gericht nicht sagen, sondern das Gericht muss nach den Vorschriften dieses Gesetzes nachprüfen, wann und wen hast du ermordet. Ja? Wenn Sie deshalb diese Dinge erlebt und gesehen haben im Einzelnen, dann müssen Sie uns sagen, wenn Sie sich nicht mehr darauf erinnern können oder wenn Sie sagen, ich kann aus dem großen Rahmen dieses Schauerlichen, was ich dort erlebt habe, Einzelheiten heute nicht mehr sagen, dann müssen Sie uns das auch sagen. Denn wir müssen ja feststellen, ob die einzelne Tat passiert und wahr ist. Verstehen Sie das? Jawohl, Herr Präsident. Jetzt wollen wir zu einem anderen Fall kommen. Können Sie sich entsinnen, dass in Höhe von Zimmer 4 auf dem Block 8a von Kartuk ein großer, starker, holländischer Jude ermordet worden ist? Jawohl. Was war da gewesen? Zunächst wissen Sie, wer der Block 11 in 8a war? Jawohl, Kasubek. Kasubek. Ja, von ja. Oberschlesien. Ja. Der war nicht in 8, sondern in 8a. 8a, oben Quartenneblock. Ja. Und da soll vor dem Zimmer 4 einmal sich etwas abgespielt haben. Wollen Sie uns das mal sehen? Jawohl. Ja. Das war auch ein neuer, hergekommener Häftling. Das war, glaube ich, ein Holländer. Ja. Ein ganz großer, junger, starker Mann. Das scheint, dass er hat sich ein bisschen gegengewehrt. Hat ein Kaduk nicht in Zimmer 4 das gemacht, nur auf dem Gang im Flur hat er auseinander, also hat er kaputt geschlagen, auseinandergeschlagen. Hat er so lange geschlagen, bis der Mann hat keine Atem mehr gegeben. Haben ihn noch ein paar Mal mit einem Wasser beschüttet, so und so, und dann haben ihn weggebracht. Der Mann war K.O. geschlagen worden. Doch Kaduk. Er scheint, er hat sich gegen etwas nicht gesagt, aber hat sich etwas gegengestellt, das kann ich nicht mehr sagen. Jedenfalls hat er gerade dem großen Mann, eine Rüse, dem hat er fertig gemacht. Das ist mit meinen eigenen Augen gesehen, Herr Präsident. Hat er ihn totgeschlagen? Oder hat er auch... Tot? Da kann ich nicht sagen, wir hatten ihn weggebracht. Ja. Habe ich gesagt, tot? Ja. Ist er tot gewesen, aber jetzt kann ich mich erinnern, ob noch verdammt, was ich erklärt habe. Sie haben damals gesagt, auch diesen Totenhäftling habe ich in Block... Revier. In den Leichenkeller, in den Leichenkeller von Block 28 gebracht. Zuerst im Revier Block 28, dann kriegt man Befehl im Leichenkeller. Ich kann alleine das nicht machen. Das muss anordnen der Doktor, was Dienst gehabt hat. Ja. Er hat das festgestellt. Und wenn er das festgestellt hat, nicht wahr, das ist ein Leichenkeller, da war ich schon tot. Nun sagen Sie bitte, Herr Zeuge, haben Sie Kaduk auch öfter am Tor stehen sehen? Ja. Und was haben Sie denn da gesehen? Da habe ich gesehen, Kaduk am Tor stehen 3 Jahre lang, Herr Präsident. Ja. Über 1000 Tage. Ich war immer in Lager drin. Ja. Von früh bis abends. Er ist gestanden und hat untersucht. Gefilzt. Augenblick. Und hat untersucht die Häftlinge. Es stand in der Mitte und da sind gegangen die Kommandos rein. Die Kommandos mussten reingehen nach dem Marsch von der Musik. Ja. Da war eine große Kapelle. Und so wie hat jemand gefunden, soll man sagen, hat gefunden Zwiebel, Tomaten, Kartoffel, was sie gehabt haben. Sie haben was haben organisiert, hat es an der Seite genommen und hat sie Seite gestellt. Da jedes Mal sind da auch reinkommen Verletzte, halb totgeschlagene. Da mussten die Kommandos tragen diese auf der Bahn, nicht? Auch nach dem Marsch. Da war er so gemein. Da hat er mit seiner langen Bluthände unter dem Toten, unter Verletzten gesucht. Vielleicht hat er ein Zwiebel oder eine Tomate wegzunehmen. Das hat er nicht geglaubt. Also wissen Sie, was für ein Mensch, mit seinen Gedanken, was er gemacht hat. Und dann hatte sie die andere nachher genommen und hat sie zerschlagen. Die Menschen, was er zerschlagen hat, sind alle kommen Reviere rein. Er muss sie nicht totgeschlagen haben, aber hat sie immer oder Leber abgehackt, oder die Lunge abgehackt, oder unten das Herz abgehackt. Das war unter seiner Hand, wer es gekommen ist, der ist lebend nicht mehr rausgekommen. Das habe ich 3 Jahre gesehen mit meinen Augen. Ich war drin. 3 Jahre, das ist eine lange Zeit. Herr Präsident, müssen Sie eins wissen, mache ich Sie aufmerksam. Das wird Ihnen sehr gut ins Gedächtnis kommen. Wenn ein Matrose eine Weltreise macht auf ein Schiff auf dem Wasser und bleibt 3 Jahre auf dem Wasser, der Matrose muss doch kennen den Kapitän. Ich habe erkannt, ich war 3 Jahre unter seinen Befehlen, aber ich habe mich versteckt, ich habe mich nicht sehen lassen, wer ich bin. Ich wusste, wenn er wird wissen, wer ich bin, dann wäre ich als Jude nicht hier vor dem Hausgericht hier gesessen, das konnte alles erzählen. Nun sagen Sie, Sie haben vorhin das Wort Selektion gebraucht. Jawohl. Was wissen Sie davon? Ich habe mich gerade heute früh, wenn ich bin aufgestanden von meinem Hotel, habe ich gelesen in der Zeitung hier in der Allgemeine Frankfurter von gestern noch heute, dass der Herr Bundespräsident und der Herr Reichskanzler hat die geschickte die Wünsche für das neue Feste von jüdisches Feiertag. Und durch diesen Lesen habe ich mich erinnert, dass gerade der Kaduk, wenn er wollte was machen, hatte immer die Selektion gemacht, immer die hohen Feiertage. Ob es war das Versöhnungsfest, das Fest des Friedens oder das Neujahr. Und einmal hat er, jetzt habe ich mich echt, doch Jahren, ich kann mich noch 10 Jahre noch, kann ich noch immer noch wissen, was da passiert ist. Und hat er einmal gemacht als Selektion. Das war gerade die hohe Feiertage. Ich meine, vielleicht, wenn Sie es auch wissen, vielleicht haben Sie die anderen Zeugen noch das gesagt. Da hat er eine Selektion gemacht in der alte Wäscherei, im Block 3, zwischen 2 und 3, auf der anderen Seite von der Drähte vom Tor. Und hatte ausgesucht, er war da mit einem Blockführer, hatte ausgesucht 150 ungefähr, ich meine, kann ich sagen, Häftlinge zu vergasen. Und gerade per Zufall, Herr Präsident, waren da meine zwei beste Freunde, namens Horowitz von Antwerpen und mein Freund von meine Heimatstadt, ich habe mich gesehen, 25 Jahre Schicker. Er hat gesagt, er ist zu mir gekommen, hat mir erzählt das, ich habe zufällig... Horowitz. Horowitz, jawohl. Und ein anderer heißt Schicker. Und der andere heißt Schicker? Schicker, ja, ja. Wo, mit dem Nachnamen? Nachname, ja, ja, ja. Schicker. Ich denke, er hieß Kowalski. Nee, ich habe niemals Kowalski angegeben, ich habe kein Pole gewesen, nein, nein, nein. Kolaski, ja, Kolaski und Schicker, drei waren das, drei. Ach so. Ich habe nur zwei angegeben, Kolaski, ja. Ja. Ja. Der Kolaski war von Elberfeld, ja. In Deutschland ist er geboren, ja, ja. Stimmt, Herr Präsident. Ja, und was war mit denen? Mit dem sind sie ziemlich, sie waren ein bisschen schmächtig, sie waren nicht so stark, aber waren gesund, haben Kommando gearbeitet. Sind sie gekommen zu mir? Haben gesagt, hör mal, Nathan, so ist die Sache. Kaduk war da und hat uns ausgesucht zu vergasen. Wir müssen morgen antreten. Sag ich, was? Ja, hat es gefunden, dass wir zu mager sind. Und er sagte mir noch bei, was ich jetzt mich erinnere, nicht angegeben, und bei dieser Aussuchung war noch ein Rabbiner da, auch ausgesucht zum Vergasen. Ich kann Ihnen noch sagen, die Stadt und alles, wo er herkommt. Zufällig, ich habe mich erkundigt. Yeah. Und es war sehr schlecht, ich kann nichts machen. Da habe ich sie eingeladen, einen Tag früher, der Mann soll kommen zu mir, eine Henkermahlzeit machen. Und damals war gerade die Transporter von Ungarn gekommen. Ja. Yeah. Und haben sie noch alles viel mitgebracht, Fett mit Gänse, ich weiß alles. Habe ich noch organisiert Kartoffeln. Wir haben schön gegessen da, den einen Tag früher, und sind zurückgegangen in seine Blocks, sind nicht mehr gerade arbeiten, und habe mich gebeten, ich soll der Frau alles sagen, und zufällig die Frau von Horowitz, die lebt noch in Frankreich, in Paris. Ich habe alles mitgeteilt. Die Frau von Horowitz? Ja, die lebt in Paris. Ich dachte, die Frau von Kolawski würde dort noch leben. Die Frau von Kolawski, die lebt in Antwerpen auch, jawohl. Auch noch. Auch, habe ich auch gesagt. Wenn Sie mich erinnern, habe ich gesagt, sicher, sie lebt in Antwerpen. Und das habe ich dir erzählt. Und ich glaube, dass die haben auch damals gleich angegeben, bei die Wiedergutmachung sowas. Ich weiß ja damals auch mein Zeugnis da so und so und so. Und ich habe den Tag wirklich nicht gesehen. Ob er müsste kommen den zweiten Tag oder den dritten Tag abholen, das weiß ich nicht. Jedenfalls sind die von der Hände, von den Bluthänden von Kadoken zum Tode geführt, zu der Selektion. Hat noch mehrere gemacht, aber da kann ich nicht hier genau alles nachweisen. Ich werde darauf zurückkommen, mit meinen Augen, wenn Sie mir zeigen hier das Bild für den Block, welchen sagen wir so, Kaduk hat eins Lektion gemacht. Genau das Zimmer, das Tür und alles. Na, dann zeigen Sie mal. Zeigen Sie mal, Herr Kaduk. Ja? Aber ja. Danke schön. Ich muss das sehen. Wir werden jetzt bald nochmal eine Pause machen. Hier ist 8, ja? Bedürfnis. Nein. Hier ist 8 da. Ja. Denn, sehen Sie alles gut? Ja. Und hier ist 9. Ja. Das ist der Krankenbau. Ganz recht. Und hier der Block 8 da, hier in der Seite, war ein Fenster raus. Für den Block 8a. Ja. Und wir könnten sehen, das Krankenhaus Block 9. Es war ein Gang, vielleicht von 2 Meter Durchgang, wie war? Und weiter ist gestanden das Block 9. 9. Und einmal hören wir, so, und einmal hören wir Lagesperre. Lagesperre. Und wir gucken oben mal runter mit dem Schreiber, es war gefährlich. Sehe ich, wie Kaduk steht vor dem Block 9, vor dem Krankenhaus, und treibt daraus Häftlinge, Kranke, also nicht in Uniform, nur in die Nachthemden, Pyjamas. Sie waren verbunden, die Hände, die Füße, alles. Wir sind, weil wir, kein anderer Block konnte das nicht beobachten. Nur gerade wir, ja, weil unser Fenster, ein Fenster noch. Vorne war der Block 8 da, aber die Seite war das Fenster raus auf Block 9. Und haben wir gesehen, wie er steht mit einem Blockführer und jeder, was geht raus, kriegt eine Portion Brot zum Baden. Aber wir wussten das. Und es gestanden 2 Lastautos. Und sie standen sein Motorrad mit einem Nebenwagen beim Motorrad. Er ist immer gesessen in dem Motorrad drin. Und hat so rausgetrieben, ich kann so viel, wie viel ungefähr ist, aber 200 oder 100, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass die 2 Lastautos waren voll. Ich verstehe Hebräisch. Haben sie geschrien, haben sie manche raufgegangen, haben sie geweint, sie wussten, sie gehen im Tode. Haben sie geschrien, wir wollen arbeiten. Sie fielen unter der Gaskammer, sie haben sozial uns Brot gegeben, werden weggeschmissen. Sie haben geschrieben auf Hebräisch, Shema Israel. Das heißt, liebe Gott, helf uns. Aber der Gott, wie wahr? Wir wollen leben, wir wollen arbeiten. Und er hat Kaduk mit seiner Pistole immer guckt auf jemanden, sieht, der kann uns nicht sehen. Aber ich und der Schreiber in der Blockhälfte haben das gesehen. Schade, dass Sie das nicht zum Protokoll nehmen und den Blockältesten Kasubek, der wohnt in Oberschlesien, und der Schreiber wohnt in Polen, in Kelsk, Staschek heißt er. Wir waren die Zeugen davon. Und so ist Kaduk damit abgereist, mit 2 Wagen voll. Es waren keine Muselmänner. Einer hat die Hand gebunden, einer hat den Kopf gebunden, und das war es. Herr Präsident, wo nur ein Loch war, zu töten, kann ich Ihnen das sagen. Kaduk kann nicht sagen, komm her, Verseher, Lachseher, seh mal, wie ich jemanden totschieße. Da kann er mich nicht rufen. Wo war etwas zum Morden, das war Kaduk. Glauben Sie mir sicher, ich bin der Zeuge, ich habe das erlebt. Ich habe das gesehen. Man muss sich nachweisen bis zu dem letzten Moment, letzte Probe. Der hat immer, der war der Mörder. Ja. Nun, um nochmal zu dieser Selektion zu kommen, bei der Horowitz und Kolaski jawohl. Ausgesondert worden sind. Ja. Sie sagten, diese Selektion sei an einem jüdischen, hohen jüdischen Feiertag gewesen? Jetzt sage ich das. Das muss nicht die Selektion gewesen sein. Nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, er hat gesagt, Kaduk hat immer ausgesucht, Sie morden auf Selektionen nur auf die großen jüdischen Feiertage. Gerade, Herr Präsident, den Tag, wo die Juden gefastet haben damals, Versöhnungsfest. Ja. Das kann ich mich jetzt erinnern, da kann ich tausendmal Eid abgeben. Ob es das war damals, aber so, nach 22 Jahren kann ich Ihnen das nicht sagen. Nun, wann war denn das ungefähr, wie Horowitz und Kolowski ausgesucht worden sind? Wann war denn das ungefähr? Das war im Sommer, das war im Frühling, aber es war, jedenfalls war nicht im Winter. Das kann ich mir erinnern. Aber wann, wie und wo? Und das, in welchem Jahr? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Jahre kann ich nicht. Ich glaube, ich kann das nicht, ich möchte das nicht hier sagen. Das war, ob es waren 43 oder 44, die zwei, das weiß ich. Aber wann das ist unmöglich, Herr Präsident. Da müssen Sie mir, ich bitte Sie, mich entlasten für so eine Frage, weil ich kann. 1943 oder 44. Ja, das und weiß Sie ich. Und Sie meinen nicht im Winter? Nein, nicht im Winter. Nach meiner Gedächtnis, gedenken was. Nun, bei dieser Selektion, waren Sie da dabei auch? Nein. Da waren Sie nicht dabei. Nein. Das haben Sie nur erzählt bekommen von einem Horowitz. Sind reingekommen, mir da, das wussten wir, da wussten wir die ganze Lage, da wusste ich auch. Wenn ich war dabei, hätte ich gesagt, komm her, so Russ. Wissen Sie genau so, er war genau in der Lage wie ein Hundefänger. Ja. Hunde gefangen. Wo, und habe ich Sie recht verstanden, wenn Sie sagten, dass diese Selektion in der alten Wäscherei stattgefunden habe? Was? Ja, das sei das gewesen, der Block von die da, immer so rausgerufen, dort vor seinem Block. Da oben ist der Block, wie sei es denn gewesen da? Oder es war vier, oder es war fünf. Vier oder fünf? Fünf. Ja. Aber jedenfalls mussten sie immer da antreten. Da antreten? Ja. Und wer musste denn da antreten? Nur dieser, was er hat ausgesucht. Moment. Okay. Und als er sie ausgesucht hat, hatte die andere weggeschickt zurück und die sind geblieben. Ja, die sind geblieben. Und wer musste denn da antreten? Alle Leute aus dem Lager? Alle Leute, kann man oder sagen. Oder nur die Juden oder nur Kranke oder nein, was? Nein. Alle Leute aus dem Lager? Nein, das kommt nur in Frage Juden. Nur Juden? Nur Juden. War doch, das ist doch. Nur Juden mussten da antreten? Jawohl, nur Juden. Und warum mussten Sie da nicht antreten? Weil ich war nicht da in dem... Nicht der ganze Lager, nur der Block. Nur der Block? Aber sicher, nein. Also nur der Block. Es war auch einmal ein Befehl, dass alle Juden, sie mussten einmal antreten, das weiß ich, wegen Selektionen. Aber ich war so klug, ich war kluger wie die Mörder. Ich habe mich schön da gehalten, da an dem Block, wenn man Block ist. Ja, sie hatten zufällig Fleckfieber. Ja, ich habe, das werde ich Ihnen erzählen, was gekommen ist. Ja. Das kommt also jedenfalls. Sie sagen, bei dieser Selektion, bei der Horowitz und Kolowski selektiert wurden, bei dieser Selektion mussten die Leute antreten von dem Block, in dem diese beiden gewohnt haben. Jawohl. Ja. Sie selbst waren bei dieser Selektion nicht dabei, Sie haben es nur erzählt bekommen von Horowitz. Das ist mir gekommen in meinen Block herein. Ja. Da habe ich ein Essen gemacht, ein Abschiedessen. Ja, hat sie Ihnen erzählt. Wissen Sie oder hat er Ihnen auch erzählt, ob damals der Kaduk allein gewesen ist oder ob noch andere bei ihm waren oder ob ein Arzt dabei war oder ob diese Selektion von irgendeiner anderen Seite angeordnet worden war? Herr Präsident, da werde ich Ihnen sofort darauf Antwort geben. Ja. Er war alleine mit einem Blockführer. Er hat niemals nötig gehabt, kein Doktor oder kein Lagerkommandant, er war der Herrscher da. Er hat gemacht, was er wollte. Ich mache Sie noch einmal aufmerksam, das Hohe Gericht, dass er hat alles unter seine eigene Rechnung gemacht. Er hat keine Befehle bekommen. Wieso wissen Sie das? Weil er hat manche Sachen gemacht, was es niemals gewesen war. Da musste er schon 1000 Befehle bekommen haben. Er hat alles alleine gemacht, ohne Befehle. Wieso wissen Sie das? Weil das hat sich herausgestellt. Wieso hat sich das herausgestellt? Wenn er Lust gehabt hat gerade, ist gut, schlecht geschlafen. Ja. Und hat etwas geärgert. Ich hatte gesagt, ich gehe mal ein paar Juden kaputt machen. Ja. Das bitte ich keine Rolle wem. Das war keine. Ich ja, hab, wieso wissen Sie das? Wenn ich Sie sagen, das gehört, wieso? Oder? Ja, wenn ich Ihnen sagen, ich habe gehört. Von wem? Ich habe gehört, nicht wahr, weil ich habe das noch nicht zugegeben da in dem Protokoll. Ich habe gehört, dass dass die Höhere von ihm, die Höhere, muss sagen, der Lagerführer, aber der Lagerkommandant, manches Mal haben Angst gehabt für ihn. Der Mann, der war da 3 Jahre, er hat getan, was er wollte. Ich habe gehört von dem Rapportführer Hedwig. Das war einmal ein Bombardement, das war 1944, in Auschwitz, nicht in Auschwitz, nur neben Auschwitz. Damals, es waren so viele SS-Leute getroffen worden, die Blocks. Und auch Häftlinge da. Das ist neben Auschwitz, vielleicht 2 Kilometer. Der Bombardement. Es kommen in ein Lager rein, die Herren. Sie haben sich bei uns im Lager versteckt. Und sie haben gemeint, dass das Lager wird nicht bombardiert. Und es ist wirklich nicht bombardiert worden. Nur die SS-Blocken da sind nebengestanden, neben die andere. Da bin ich gewesen in Block 3. In Block 3 war ein Schmied. Wir wissen, was Schmied ist. Der Eisen. Ein Schmied. Hat, ja, da unten im Keller für dem Lager. Ja. Das war ein bisschen zementiert. Ist gekommen der Rapportführer Hedwig, ein großer junger Mann, Mensch, 2 Sterne, also Rapportführer, und ist auch unten gewesen. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ich bin aber dabei gewesen. Haben einige gesagt, Herr Rapportführer Kaduko da. Sagt er, lassen Sie mich in Ruhe, ich will nicht wissen von ihm. Lassen Sie, sagen Sie gar nicht, dass ich hier bin. Also bitte schön, ein erster Rapportführer. Das habe ich mit meinen Ohren gehört. Es wollte keiner von diesen Mördern wissen. Ja, nun habe ich Sie gefragt, wieso Sie wissen, dass bei dieser Selektion, als Horowitz und Kolawski zu Tode ausgewählt worden sind, dass bei dieser Selektion außer dem Kaduk sonst niemand da war. Nein. Soviel ich weiß, haben Sie gesagt, es sei noch ein Blockführer dabei gewesen. Ja, ja, Blockführer nimmt immer mit. Alleine ja. Tut er das. Wissen Sie, wer der Blockführer nein, war? Nein. Wissen Sie nicht? Nein. Und wieso wissen Sie, dass diese beiden alleine diese Selektion ausgeübt haben? Wo ich wisse? Ja. Ich bin doch in der Lage gewesen. Sie haben doch gesagt, Kaduk war da. Matrimiert Kaduk, ich wollte mich da sehen also lassen. Also hat Horowitz Ihnen erzählt. Jawohl. Kaduk war allein da. Mit einem Blockführer. Kaduk. Der Name Kaduk heißt doch Teufel, wissen Sie doch. Ja. Und nicht etwa, dass ein Arzt noch dabei war oder sonst. Der hätte ich gesehen. Nein, Sie konnten noch gar nicht sehen, Sie waren noch gar nicht dabei. Pardon, Herr Präsident. Ja. Hätte ich gesehen, im Lager reinkommen. Hätte mich schon gewusst, aber Obersturmführer, aber sowas, wenn der Ärzte reinkommt. Hätte mich schon gewusst, da im Lager erzählen. Das war auch Ärzte. Nein, das war keiner da, Kaduk allein. Ja. Und hat Kaduk mehrere dieser Selektionen durchgeführt? Ja, das kann ich Ihnen so jetzt genau. Ich weiß nur von 2. Ja. Wenn er weitergemacht, mehrere, das habe ich gehört im Lager. Das Kaduk war da, Kaduk, weil ich bin immer zusammengekommen mit den Prominenten, mit der Lagerkapo, mit dem Lagerältesten, mit den Blockältesten, aber nur im Vertrauen mit den roten Winkels. Das waren unsere Kameraden, die politische. Ja. Und die grünen Winkels, da muss man aufpassen, hat man niemals etwas mit Zeit zu tun gehabt, das waren Berufsverbrecher. Ja. Nun sagen Sie bitte Folgendes. Sie haben dann erzählt uns eben, wie er aus Block 9 etwa 150 Häftlinge im Nachthemd herausgetrieben, auf Lastwagen verladen habe. Ja. Er sei selbst mit einem Motorrad hinter dem Lastwagen hergefahren. Na, er ist gesessen in dem Beiwagen. Ja. Und der Blockführer, wir haben gesehen, nachfahren, ja. ist gefahren auf dem Motorrad. Und sagen Sie, wieso wissen Sie, dass diese Leute vergast worden sind? Das habe ich doch nachher gehört, da in dem, das ist doch keine Frage, Herr Präsident, dass ich soll hier noch davon auseinanderlegen, das ist doch 1000%. Ich habe nachher gehört, da in dem... 1000% ist ein bisschen zu viel. Na, sagen wir, uns würden 100 genügen. Ja, aber so weit ist das, das ist 1000, also ja, nach meiner Meinung. Also, Herr Zeuge, ja, ja, haben Sie es erfahren hinterher? Ja, in Block 9, sicher. Und dass von die wem? Alle leer gemacht von dem Block, von dem Block, von dem Friseur da, von den Doktoren, dass diese alle sind ausgesucht worden, von Kaduk zu vergasen. Ja. Und dass sie vergast worden sind, haben Sie das auch gehört? Aber sicher, sind nicht mehr zurückgekommen. Sie sind nicht mehr zurückgekommen. Nein, nein. War das das Einzige, was Sie gehört haben? Oder haben Sie gehört, dass Sie vergast worden sind? Vergast worden sind. Sie haben mal ausgesagt, später habe ich dann von dem Schreiber vom HKP erfahren, dass diese Leute vergast worden sind. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, nun möchte ich eigentlich jetzt zunächst eine kleine Pause einlegen, und zwar bis um 21:45. Kaduk auch einmal rasiert hätten, das interessiert mich insofern, als ich daraus den Schluss ziehen könnte, dass Sie also den Kaduk wirklich nicht verwechseln konnten mit einem anderen. Wie war das mit dem Rasieren? Das war in 1944, im Sommer sicher. Da scheint, dass die SS-Kommando von den Friseuren, die haben ihren Platz auf die, außerhalb des Lagers nebenan, dann bei der politischen Abteilung. Ja. Und die scheint, sie sind gewesen bei Außenkommando, sind weggegangen, Außenkommando. Und einmal kommt der Schreiber, er sagt, Friseur, Lagerfeld, du musst kommen, Kaduk rasieren. Sag ich, was? Ich Kaduk rasieren? Wie kommt das in einmal? Ich bin doch Jude. Nee, nee, komm, weil du bist so. Also, so war das. Ich komme rein in Block 24, steht Kaduk. Und ich stelle mich gleich hin, sage ich der Nummer 64.000, so viel meldet sich Stelle, Herr Rapport 4, ja. Bist Jude, jawohl, komm, lass mich rasieren. Gut. Und nimmt raus die Pistole und legt auf den Tisch. Er sagt, du verdammte Jude, sagte, wenn du mir nur ein klein bisschen wo ein Schnitt gibst, wenn ich Blut sehe, da kriegst du von mir einen Genickschuss. Nur das war seine Spezialität. Und ich habe mich verabschiedet. Ich wollte leben bleiben. Ich war schon 44. Ich habe mich verabschiedet mit meiner Familie, also innerlich, Herr Präsident, und mit alle. Und habe ich gehabt, also eine Tasche mit verschiedenen Rasiermessern. Und habe ich gesagt, jetzt ist mein Ende, weil ich war zu nervös, aufgeregt. Und habe ich so ein breites Messer rausgenommen. Und ich habe angefangen zu rasieren. Ich muss lachen jetzt dabei, weil ich hier sitze vorne. Und warum habe ich ein breites Messer genommen? Ich habe so gesagt, wenn ich sehe, dass Kaduk hat Blut auf den Backen, aber auf der Kehl, da schneide ich ihn selbst die ganze Kehl durch. Da war mir ganz egal, ich war so tot. Und ich hab schon geguckt auf die Pistole, mir einen Kopfschuss zu geben. Ich wusste doch, ich wäre so tot. Vielleicht wäre es, ich meine, besser, wenn ich damals der Held geblieben und wenn noch tausende Menschen, Häftlinge, Freunde noch leben geblieben. Also der liebe Gott hat das so gewollt und ich habe Kaduk wunderbar rasiert. Und ich bin noch von dem Tode entrissen, also befreit. Also Sie wissen auf jeden Fall genau, wer Kaduk war, und es besteht gar keine Möglichkeit, dass Sie sich in seiner Person irren. Herr Präsident, wenn ich 3 Jahre mit meinen Vorgesetzten sitze, warum soll ich sehe doch jeden Tag ein paar Mal, ist reingekommen. Und Sie haben dann auch irgendwann einmal eine Exekution miterlebt, wo Leute aufgehängt worden Jawohl. Sind. Jawohl. Wann war das? Das war, das kann ich mir erinnern, ein Tag vor Weihnachten. Ich glaube, in 1944, da waren Polen und 2 Österreicher aufgehängt worden. Da bin ich nicht alleine da gewesen, sind noch mehr da gewesen. Ich meine, mehr Häftlinge haben alles gesehen. Da habe ich mich gewundert, Herr Präsident. Ja. Da wollte Kaduk sehen, aber wirklich tot sind. Ja, da will ich noch unterbrechen. Vorher hat sie gehängt, nicht wahr? Er war immer mit dabei. Ob er hat allein gehängt, kann ich mich erinnern, nicht wahr? Aber er war mit dabei bei dem Überfall, muss man sagen, gewesen. Und haben sie auf Polnisch gerufen, leben soll Polen, leben soll uns alle, nieder mit dem Faschismus, nieder mit Hitler. Und der Österreicher, der Wiener, hat geheißen, wurde noch geheißen, ich meine der Name, Hans, so ein Schreiber für den Block 4. Da war ich, weil ich nachher war im Block 4 gesiedelt, ein Jahr später. Ist er vielleicht Rudi Friemel? Rudi, glaube ich, heißt er, ja. Ein Schreiber von Block 4. Hm. Das war mein Schreiber, ich habe nachher da mit dem gewohnt. Und hat geschrieben, leben soll, ich meine, die Republik, nieder mit Hitler, nieder mit Nazi, so. Ist er zugegangen, ich darf sagen, ich kann nicht anders sagen, nur Mörder, ich weiß, was ich muss hier sagen. Ist er zugegangen und hat gewollt sehen, ob er noch leben, hatte jeden einen mit meinen Augen, Herr Präsident, gezogen mit den Füßen, dass sie richtig noch der mehr der Zunge rauf. Ja. Das habe ich gesehen. Ja. Das ist. Dann sind sie noch hängen geblieben, dann muss man noch durchmarschieren und noch sehen. So. Weil ich bin immer vorne gestanden, ich war immer da. Das hat er die Leute gesehen. Auch, wie die nun schrien, es lebe Polen. Ja. Was hat er denn da gemacht? Da kann ich mich mehr erinnern. Der Scheinter hat, ist nicht ruhig stehen geblieben. Hat vielleicht, mit seinen Händen beigetragen, hat zu schlagen. Das ist 100% sicher. Sie haben mal gesagt, er hätte ihn mehrmals auf den Kopf geschlagen. Ja, das ist, dass das Blut gespritzt wäre. Ja, das ist 100% sicher, Herr Präsident. Sie müssen mir entschuldigen, wenn ich hier noch nachträglich noch was nachsage, was nicht steht da in meinem Protokoll, aber das ist sicher. Er wollte sicher sein, dass sie tot sind. Haben Sie dort auch den angeklagten Hofmann gekannt? Ja, das war... Was hat er für einen Dienstgrad gehabt? Obersturmführer. Obersturmführer. Von Lager. Wann haben Sie den kennengelernt? Ich hab ihn nicht kennengelernt, ich habe ihn nur gesehen. Ich habe ihn damals gesehen... darf ich ein bisschen leise sprechen, Herr ja, Präsident? Ja, bitte schön. Ich bin nicht aufgeregt, ich bin gar nicht, spreche jetzt zur Sache, weil ich sicher bin an mir. Ja. Ich habe ihn damals gesehen, auftauchen, wenn der Lagerkommandant Lieber Henschel ist nach Berlin abberufen worden. Ja. Da ist er der Herrscher geworden mit Kaduken. In dem Lager 1? In der Hauptlager Auschwitz. Ja, in der Hauptlager. Das war so. Ich war damals noch nicht kein Lagerfriseur. Das war, glaube ich, in 43, aber 4, ich weiß nicht, wann das war, weil ich bin erst 44 Lagerfriseur geworden. Das war so, aber wenn ich Lagerfriseur gewesen bin, aber nicht, das war selber, mein selber Arbeit gewesen. In einmal Quarantäneblock 8a, da kommen doch jeden Tag Transporte an, ist ausgebrochen ein Scharlach. Ja. 2 zu 3 Menschen, also der Neue, reingekommen. Es kommen der Kommandant, der Obersturmführer, der Doktor, wer das ist, weiß ich nicht, und hat im Befehl gegeben, dass wir müssen 6 Wochen geschlossen drin bleiben. Ja. Allein ist nur draußen gewesen der Lager, der Blockältester mit dem Schreiber, die haben extra gehabt ein Zimmer. Und die haben uns Proviant und die haben uns gebracht, so und so. Doch diese Zeit, wenn ich gesessen bin, ist gewesen ein Appell, Lagersperre. Das war, wenn die Kommandos rausgegangen sind zu der Arbeit, sind nachher geworden ein Appell von dem innerlichen Kommando, von dem Lagerkommando. Hat Hoffmann gegeben, ein Befehl, war Kaduk mit bei. Also ich spreche mit Hoffmann. Aber alle Juden, nur Juden, antreten, die beschäftigt sind im Lager. Blockfriseure, Blockdienste, Stubendienste, Schreiber, Bekleidungskammer, Küche, alles. Das war vielleicht 150, 180, ich kann nicht wissen. Angetreten. Wo? Auf dem Platz in Auschwitz, vor der Küche. Vor der Küche. Jawohl. Ich war nicht bei. Aber das alles, was ich jetzt erzählt habe, erzähle hier das hat mir nachher reinkommen, der Block Elster mit dem Schreiber mir das vorgelegt. Ja. Du hast Glück gehabt, du bist leben geblieben. Und sie kommen zu laufen raus, ohne Frag, mit Frag, wusste ich, was der Befehl kommt, und sagt Folgendes. Ihr verdammte Schweinhunde, ihr Judenlimmes, was denkt ihr eigentlich? Der Führer hat euch hierher geschickt, ihr sollt euch vollfressen, ihr kommt in Himmelkommando. Das waren die Worte, was der Hoffmann, der Lagerführer, hat das zu diesem Kommando gesagt. Und das hat Ihnen der Kasubek nachher erzählt. Jawohl, der Schreiber mir, muss ja. doch erzählen. Ja. Und rechts um Marsch, weil die Blockälteste sind alle gewesen auf Appell, nur die im Block, wo Juden beschäftigt gewesen sind. Ja. Nicht die alle Blockälteste, nur die. Nicht war da Jude. Und haben die gesehen, wie draußen vor dem Tor, wie steht Arbeit macht frei, gesehen wie SS mit Hunde, mit die Bluthunde, mit die Schäferhunde. Und hat ihr gesagt, ihr kommt in Himmelkommando. Das hat noch der Hoffmann nachher zugesprochen. Was denkt ihr, der Führer hat euch so hergeschickt, ihr kommt in Himmelkommando. Marsch weg. Da sind sie gegangen in Waldkommando, Strafkommando. Ich glaube, das ist bei Birkenau. Ich weiß es, ich kann mich nicht erinnern, wo das war. Und innerhalb 24 Stunden, Herr Präsident, an das Hohe Gericht, waren voll gegessen, die Jungen, sie waren stark, sind gewesen Lager, aufgefressen worden von den Hunden und erschossen worden. Und ich als einzigste Jude, Stubendienste, Blockverseher von Auschwitz, bin leben geblieben. Wieso ist das gekommen? Ich habe mich nachher erkundigt bei dem Lagerältesten und bei den Alten, haben das nachher erzählt. Es ist keine mehr übrig geblieben, sind alle vernichtet worden. Beweis ist gewesen, dass diese Häftlinge sind nicht mehr zurückgekommen, die sind nicht auf kein anderen Lager gegangen, sind gegangen ganz halb angezogen, halb nackt, verstehen Sie? Sie mussten nicht kein Pakete mitnehmen, sie mussten nicht eingepackt sein, sonst, wenn einer geht auf andere Kommando, muss er seine Sachen mitnehmen. Und seit damals habe ich meine Kollegen, meine Freunde nicht mehr gesehen. Und ich bin geblieben im Block drin. Ja. Nun, sagen Sie, konnten Sie auch einmal Hoffmann beobachten beim Ausmarsch der Arbeitskommandos? Das kann ich mich mehr erinnern. Ich habe nur gesehen, auf Appell, aber sonst habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen Kaduk. Können Sie sich entsinnen, dass einmal am Tor etwa 400 bis 500 Juden ausgesondert worden sind, die nach Block 2a gekommen sind? Jawohl, Herr Präsident. Genauso, wenn ich jetzt das mitgemacht und gesehen hätte. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, in meine Gedanken. Wo standen Sie denn damals? Immer von Tor, ich stand überall. Mit dem Kommando, ich habe mal gesprochen mit dem Kamerad. Der Hoffmann hat gegeben einen Befehl zu den Kapos, dass von jedem Kommando so viele Juden mussten rausgehen. Ja. Weil wir kriegen neue Marchandis, neue Ware drin, neues, kommt neue. Wenn Sie ein Geschäft haben, verkaufen etwas, müssen wir immer neue Ware packen. Da habe ich gesehen, auch was ich da nicht gesagt habe in dem Protokoll, da kann ich mich jetzt erinnern, habe ich gesehen, wie Kaduk ist zugegangen und hat mit dem Stock gehabt, so, hat gezeigt, raus, raus, raus, raus, raus, immer weiter. Kaduk. Jawohl. Nicht sagt, Hoffmann. Hoffmann hat gegeben den Befehl, dass die sollen zu den Kapos raus. Also, er muss überlassen, so viele Juden. Kaduk war dabei, das war ein Kompagnon-Geschäft. Was er gesagt hat, was der Lagerführer gesagt hat, hat Kaduk vielleicht nicht mit eingestimmt. Und was Kaduk gesagt hat, hat der Lagerführer immer gesagt, jawohl, jawohl. So einer war der Herrscher von der Moschwitz. Und man hat sich geführt rein nach Block 2a, Herr Präsident. Ja. Hören Sie, was ich jetzt hier erkläre, Herr Präsident. Ja. Oben in dem Soldor sind Sie gesessen und man darf denn nichts, gar nichts essen. Wo sind Sie gesessen? Oben am Soldor, heißt das? Ja, auf dem Boden. Da oben. Da. Und alles gesunde junge Menschen, man darf gar nichts beigeben und nicht essen geben. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Kaduk hat sich einen Tag, ein paar Mal da bei diesem Block 2 gedreht und geguckt, ob alles, ob jemand darauf kommt, ob jemand geht. Trotzdem, Herr Präsident, haben wir unser Leben eingestellt und haben manches Mal Essen raufgeschoben, aber ganz wenig. Und einmal, nach ein paar, zwei, drei Tage, wusste man, dass liebe Henschel kommt, der Lagerkommandant kommt. Der Lagerältester, der wusste das, er war doch der Chef von dem, hat auch mir gesagt, sag mal, hoffentlich wird es gut klappen, der Lagerältester, der Kommandant kommt. Und wirklich war, liebe Henschel ist gekommen, zurück von Berlin. Da war ein Appell, der Lagerappell, nicht Appell von den Kommandos, Lager. Da musste der Lagerälteste abgeben seinen Rapport. So viele Häftlinge, so viele in Kranken liegen noch an den Blocks, so viel. Hatte gesagt, noch circa 500 zu 400 Häftlinge oben im Block 2. Sagte, was ist los? Sagte, Hoffmann hat sie, also Hoffmann, aus, der Lagerführer ausgesucht, der Lagerführer zu vergasen. Und das war der Fall, sagt er, antreten, sondern runterkommen an der Reihe. Herr Präsident, ich kann hier feierlich erklären, hier in diesem heiligen Raum, heiligen Saal, Hohes Gericht, dass ich habe die meine Kameraden nicht mehr erkannt. Sie waren nicht mehr schwarz, sondern sie waren weiß, grau und mager. Die waren, ich kann nicht hier alles, ich möchte hier gerne weinen, aber ich kann das nicht. Die waren so zugerichtet für so ein Gewiss, die seine Nerven, sie gehen sterben. Sie waren beschmutzt, was sie unter sich gemacht. Und sie dachten, dass die jetzt gerufen werden zu vergasen. Haben sie geschrien, wir sind unschuldig, wir wollen leben, wir arbeiten, haben nichts gemacht. Sie wussten nicht, dass sie werden befreit werden. Ist zugekommen, liebe Henschel, hat sie angeguckt und hat gesagt zu dem Lagerältesten, diese Häftlinge kriegen 2 Tage Rüst und doppelte Portionen. Und diese Häftlinge haben sich rumgenommen, sie haben sich geküsst, sie wussten nicht, sie sind verrückt geworden, sie haben geweint, sind doch Trickenseile Block gegangen und sie darfen wieder zurück in seine Kommandos rein. Das habe ich gesehen, wie liebe Henschel hat Hoffmann gerufen und hat mit ihm was gesprochen. 2 Tage später, kann ich erinnern, aber 3 Tage, Hoffmann ist verschwunden von Auschwitz. Er hat ihn versetzt, oder noch Flossenburg oder noch Dachau. Das war das Endeschluss. Und wann war das ungefähr? Ja, Herr Präsident, das ist für mich eine schwere Aufgabe. Ich kann Ihnen das nicht mehr sagen. Wirklich war, wann das war. Fragen Sie bitte vielleicht am Angeklagten, er wird Ihnen vielleicht ja sagen, wann das war. Wenn er wird sagen, die Wahrheit. Ja. Und wo Kaduk hingekommen ist, wissen Sie nicht. Wo Hoffmann damals hingekommen ist, wissen Sie nicht. Man hat mir den Lager erzählt. Hoffmann ist versetzt geworden. Oder noch ist versetzt geworden in einer kleineren Lager. Das habe ich gehört. Oder noch Dachau, glaube ich. Ich weiß nicht wo. Also ich habe mich nachher erkundigt. Ich weiß nicht, ich habe mich gefragt. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Hat das Gericht noch Fragen? Die Staatsanwaltschaft? Keine Fragen. Herr Rechtsanwalt Ormond, Rabe. Keine. Von Seiten der Verteidigung keine Fragen. Ist von Seiten, bitte schön, Herr Dr. Steiger. Ich habe nur eine Frage, Herr Zeuge. Sind Sie dem Angeklagten Kaduk gegenübergestellt worden? Ja. Jawohl. Haben Sie Karduk sofort wiedererkannt? Jawohl. Nein. Ich werde Antworten geben. Fragen Sie mich die Frage, dann werde ich antworten. Ich muss Ihnen dann den Vorhalt machen. Ja. Darf ich antworten? Nein, Moment mal, warten Sie mal, was er sagt. Ja. Blatt 5619. Ausweislicht des Protokolls, bei Ihrer damaligen Vernehmung haben Sie Karduk nicht sofort wiedererkannt. Also es ist richtig, dass hier im Protokoll drinsteht, dass der Zeuge Karduk am 23.05.1960 gegen 11 Uhr Ihnen gegenübergestellt worden ist. Und dann heißt es weiter, der Zeuge hat Karduk nicht sofort wiedererkannt. Stimmt das? Darf ich antworten, Herr Präsident? Ja, bitteschön. Wenn ich gekommen bin, hierher nach Frankfurt zu rufen wegen dieser Sache von Hoffmann, hat er mir gesagt, dass Karduk ist da. Sag ich, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das war ich, habe ich gewarnt worden beim Obergenerals-Staatsanwalt Dr. Bohr. Sag ich, das ist unmöglich. Das besteht nicht, dass Karduk lebt noch. So haben wir gesagt, ja, sag ich, ich habe noch eine Bitte. Ich möchte Karduk sehen, Gegenstand. Also der Staatsanwalt hat mir das bewilligt. Ich bin hingefahren mit zwei Inspektoren im Gefängnis. Und Sie wissen doch auch so viele Jahre, ich habe mir den Karduk angeguckt. Habe ich gesagt, ja, ist es nicht. Moment. Aber wenn ich ihn so richtig erkenne, muss ich seine Hände sehen. Seine lange Mädel. Hat der Inspektor gesagt, zeigen Sie mal die Hände. Habe ich gerufen, laut, jawohl, das ist Karduk. Die Hände erkenne ich Karduken. Das war es. Habe ich nicht Karduken, habe ich gesagt, dass ich kenne ihn nicht. Das ist nicht wahr. Das aber ist, Sie haben damals etwas anders gesagt. Ja, bitte. Im Lauf der Unterhaltung erklärte der Zeuge jedoch, dass er Karduk an seinem Sprechen und seinen Bewegungen einwandfrei wiedererkenne. Von Händen ist da nichts im Protokoll. Ja, der Hand, ich habe aber da der Hand gesagt. Das sprechen Sie einfach. Dann habe ich, wenn man einen 20 Jahren nicht sieht, Herr Präsident, dann kann man doch Momenten sagen, es ist derselbe von 20 Jahren. Aber ich habe man kennt in seine Schlachthände. Ja. Und nachher auch seine Sprache, selbstverständlich, und alles. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten, Herr Präsident. Darf ich doch auch zufügen? Ja. Sag ich, Karduk, du weißt ja noch, wenn ich dich da in dem Block 24 rasiert habe. Du, Jude, habe ich rasiert. Sag, jawohl, ich werde dich erinnern, so, so, so und so. Gib mir folgende Antwort. Du hast mir müssen dem Hals durchschneiden. Einmal für allemal wäre ich tot gewesen, ist alles für mich erledigt. Warum bin ich Idiot hierher gekommen von Russland, von Osten? Warum habe ich das gemacht? Ich habe mir selbst schuld, was ich gemacht habe. Habe ich ihm geantwortet, wenn die russische Justiz und die polnische gewusst hätten, dass du der echte Karduk bist, da wäre schon kein Gramm von seinem Gewicht nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mörder, hat er geklopft auf den Tisch und gesagt, ich verbiete mir, Mörder zu sagen. Dann hat mir der Inspektor gesagt, Herr Jakubowitsch, ich bitte Sie, ist noch nicht bestraft geworden, Sie haben kein Recht, nicht mehr dazu sagen, habe ich ihn gerufen, die Figuren, weil die hat auch gerufen, in Lage, Figuren, 10 Figuren, 20 Figuren, da habe ich noch gedacht, darf ich doch rufen, in Figuren, Figur, ja, sagte der Ruf, das war mein ganzes. Keine weiteren Fragen. Wollen die Angeklagten noch eine Erklärung abgeben, Hoffmann? Herr Vorsitzender, der Zeuge gibt hier an, dass während der Abwesenheit von Kommandant Lieberhenschel, wenn er sich nach Berlin begeben hat, dass ich da während dieser Abwesenheit Herrscher mit Karduk im Lager war. Während der Abwesenheit von Kommandant Lieberhenschel war stellvertretender Kommandant Hauptstufe 4 Zoller. Ich habe meinen Dienst genauso weiter versehen wie vorher. Eine Selektion während der Abwesenheit von Kommandant Lieberhenschel fand nicht statt, wie der Zeuge angibt, vom Block 8. Fand keine statt, die Angaben sind unwahr. Weiter möchte ich betonen, Nein, er hat ja auch nicht behauptet, dass diese Selektion auf Block 8a stattgefunden habe, sondern er hat gesagt, aus sämtlichen Arbeitskommandos sind herausgeholt worden etwa 200 Juden, die dann nach Block 2a kamen. Nein, auch das nicht. Weiter möchte ich erwähnen mit diesem Kommando im Block 2a. Diese Selektion hat eine Selektion stattgefunden. Und zwar handelt es sich da um 400 bis 500 Gefangene. Mit Aussprache von Liebe Henschel und meine Person, Liebe Henschel als Kommandant und ich damals als Schutzauflagenführer, haben die Sache besprochen. Liebe Henschel begab sich aufgrund unserer Aussprache, Liebe Henschel und ich alleine, nach Berlin, um diese Selektion, diese Vergasung zu unterbinden. Liebe Henschel kam mit dem Bescheid zurück, Hofmann, diese werden nicht vergast, die kommen zurück ins Lager und nicht wieder Zeuge angibt, vergast. Das ist unwahr, was das Zeuge angibt. Ja, Moment, ich habe nicht gesagt, Moment, vergast. Moment, einen Augenblick mal. Das ist doch gar nicht klar, was Sie da hier sagen. Denn, dass die Leute zunächst einmal ausgesondert worden sind, dass eine Selektion stattgefunden hat, das geben Sie ja eben selbst zu. Das gebe ich zu, jawohl. Und zu welchem Zweck sollte denn die Selektion stattfinden? Das ist mir unbekannt, das war ein Befehl von Berlin. Und Liebe Henschel begab sich... Nun, also das ist Ihnen unbekannt. Sie sagen doch eben, Liebe Henschel kam zurück und hat gesagt, diese Leute werden nicht vergast. Folglich muss doch anscheinend vorher die Absicht bestanden haben, sie zu vergasen. Herr Vorsitzender, jawohl, das wollte ich eben erwähnen. Die Selektion fand vorher statt. Und auf Befehl vom Liebe Henschel gab mir Bescheid, Hofmann, die Häftlinge auf Block 2a zusammenzuziehen. Und ich fahre inzwischen nach Berlin und werde die Sache regeln. Liebe Henschel kam zurück mit dem Bescheid, dass sie nicht vergast werden. Die kommen wieder zurück ins Lager. Ja. Und das ist nicht vergast. Ja, also das ist mir nicht ganz klar. Wenn es so gewesen wäre, hätte doch der liebe Henschel mit der Selektion warten können, bis überhaupt die Sache geklärt war. Was sollen denn erst die Leute herausgesondert und eingesperrt werden, gesondert untergebracht werden? Und dann fährt lieber Henschel nach Berlin und erreicht, dass sie nicht vergast werden sollen. Ja, das beißt sich doch, da braucht es doch erst gar nicht zu selektieren. Das stimmt wohl, aber der Befehl war eben da gewesen, diese zu selektieren. Aber aufgrund der Aussprache von lieber Henschel und ich, hat lieber Henschel das dann unterbunden, ist dann nochmals nach Berlin gefahren. Andere Befehle sind auch nicht durchgeführt worden in Auschwitz, ne? Naja, also Sie sagen jedenfalls, Sie haben die Selektion nicht angeordnet. Nein, das ist unwahr. Ja, wer hat aber, der Herr Liebehenschel war doch Kommandant. Jawohl. Nicht? Der Kommandant hat ja niemals selbst eine Selektion durchgeführt, sondern der hat doch höchstens den Befehl gegeben. Durchgeführt wurden diese Sachen doch innerhalb des Lagers, also unter Aufsicht und Anweisung des Lagerführers. Sie waren doch damals verantwortlicher Lagerführer. Haben Sie denn wenigstens diesen Befehl gegeben, dass selektiert werden soll? Nein, während der Zeit... Von Mitte November 43 bis 15 Mai 44, wo Liebe Henschel Kommandant war und ich war erster Schutzauflagenführer in Auschwitz I im Stammlager, fand eine Selektion statt, und zwar im Januar. Ja, und diese Selektion musste auf Befehl von Berlin durchgeführt werden unter Anwesenheit der Ärzte. Und sonst fand während der Zeit... Und was geschah mit den Leuten, die damals selektiert wurden? Wie die Zeugen angegeben haben, die auch Zeugen angegeben haben würden und sonst verschiedene noch. Und wenn die auf Befehl von Berlin durchgeführt werden musste, wer hat denn im Lager die Anweisung dazu gegeben? Die Anweisung kam vom Kommandant beziehungsweise vom Standardarzt. Und wer hat denn nachher diese Anweisung des Kommandanten im Lager durchgeführt? Die Ärzte. Wurde vom Arzt durchgeführt, die Selektion. Das war eine reine Selektion vom Arzt. Und Sie hatten da gar nichts damit zu tun? Lediglich die Personalien zu erstellen. Ich musste ja wissen, wer das Lager verlässt. Sonst war bei meiner Aufgabe keine. Schön. Ja. Haben Sie sonst und versetzt noch? Wurde ich nicht, wie gesagt, anschließend, warum? Weil ich vom Block 2a, diese Selektion, also sozusagen, wurde ich nicht deswegen versetzt, sondern ich wurde am 15. Mai 44 mit Liebe Henschel als Kommandant gemeinsam, wurden wir beide versetzt. Hm. Ja. Herr Staatsmann. Meine Frage an den Angeklagten Hofmann. Sie sagten eben, während der Abwesenheit von Liebe Henschel sei Zoller zuständig gewesen. Jawohl. Für was war der denn da zuständig? Als stellvertretender Lagerkommandant. Ja, und was war denn der Zoller? Zoller war damals Hauptschulführer und Adjutant. Der war Adjutant. Jawohl. Nun haben wir doch hier immer gehört, dass die Adjutanten mit dem Lager überhaupt nichts zu tun hatten. Herr Staatsanwalt, das habe ich schon hier im Laufe des Prozesses klargelegt, laut Dienstvorschrift von der Amtsgruppe D war Kommandant, also der erste Mann, und jeweils der erste Schutzhaftlagerführer Stellvertreter des Kommandanten. Da bei Liebehenschel Zoller Hauptsturmführer war ein Adjutant und ich erst Schutzhaftlagerführer nur Obersturmführer, war das ein Ausnahmefall. Da hat Liebehenschel auch den, seinen Adjutanten, Hauptsturmführer, als stellvertretenden Kommandant eingesetzt. Sonst war es überall nur der erste Schutzhaftlagerführer. Das war hier ein Ausnahmefall. So, dann nehmen Sie wieder Platz. Sie wollten noch etwas sagen. Ja, ich fällt noch zufügen. Ja. Die Sache, Herr Hohes Gericht, Herr Präsident, das ist bei mir etwas nicht klar. Das ist unmöglich, weil der Lagerkommandant Liebehenschel hat nicht gewusst, wer im Block 2a sitzt da oben. Er hat es gewahr geworden, wenn der Lagerältester Advokat Dr. De Meyer hat mitgeteilt, so viele Häftlinge haben, sagte, was sind oben denn? Was für Häftlinge ist das? Ist das Musulmane? Sagte, nein, die sind rausgezogen vom Lager, also von den Kommandos. Das bin ich so, wie ich hier das mit, jetzt mitgemacht habe. Das ist mir im Kopf geblieben. Hm. Ich möchte weinen, aber ich will das nicht, weil ich da gesehen damals die Rettung für den Musulmanen wie eine Kohlengrube. Man rettet es raus von den Kohlenminen. Sie sind leben geblieben. Und dann hat, wenn alles in Ordnung, wie ich erklärt habe, zwei Tage Schonung und Urlaub, hat der Lagerkommandant Liebehenschel gerufen, dem Lagerführer Hoffmann, und hat mit dem was gesprochen. Nachher ist es zu Ohren gekommen, weil man hat den dritten Tag nicht mehr gesehen, hat der Lagerkommandant Hoffmann versetzt als Strafe in ein kleines Lager. Ich möchte noch hinzufügen, was das vielleicht auch eine für das Gericht, Hohe Gericht wert ist. Nach meiner Meinung, ich meine, ich muss mich rufen Mörder, weil es doch lebenslang verurteilt, Hoffmann hat sehr viel Geld, Millionen Werte in Belanden, in Gold, er war der Herrscher davon. Und ich möchte bitten, das Gericht soll untersuchen die Sache, wie das alles geblieben ist von dem Lager Kanada. Er hat angeordnet damals meine bekannte Frauen, da sind gelegen ganze Berge voll mit Schuhe. Die Schuhe mussten werden untersucht und die Sohlen abgerissen. Und da ist, haben mir meine Freunde, sie leben noch heute in Antwerpen, erzählt, ganze Vermögen, Millionen Dollars in verschiedenen Valuten ist da rausgekommen. Und alles ist gewesen, abgegeben, dort am Kommandant, am Lagerführer Hoffmann. Kaduk war zu dumm dazu. Kaduk ist, so klug ist er nicht gewesen. Und so wie ich gehört habe, der ist 12 Jahre untergetaucht worden, also und versteckt geworden, Hoffmann, sage ich, der ist Männeke, der Mann, der hat was geschaffen, der hat Millionen, Millionen in seinem Besitz. Ob er hat es, ob Familie hat es, das weiß ich nicht. Ich bitte das Hohe Gericht, die Sache zu untersuchen. Wenn keine Hofmann. Herr Vorsitzender, ich möchte zu diesen Angaben des Zeugen noch Näheres angeben. Wo, ich frage jetzt den Zeugen, wo ist das Vermögen, was ich da unterschlagen habe? Wo war ich versteckt? Ich war von 45 in der Gemeinde 8,5 Jahre. Überall unter meinem Namen, unter meinem Namen, polizeilich gemeldet, wie das gehört. Ja. So. Ich finde tatsächlich, Herr Vorsitzender, wenn man das hört von Zeugen, diese Lügen, man kann sie greifen, kann man sie. Naja. Ja. Also wir wollen uns hier. Ich bitte das zu überprüfen, Herr Vorsitzender, Staatsanwaltschaft übergeben, wo ich das Vermögen habe, was ich da unterschlagen habe in Auschwitz. Darf ich antworten, Herr? Bitte erlauben Sie mir noch einen auf dem Platz das antworten. Das hat ja keinen Zweck. Sie wissen es ja auch nicht, wo es ist. Ja, aber ich möchte antworten. Wenn Lügen nicht wahr, das will ich da, das, ich lasse mich darauf nicht kommen. Ja. Sie er weiß, nicht. Darf ich, Herr Sie, Präsident? Naja, es hat ja nur keinen er Zweck. Er weiß mehr. Doch, dass er gelernt hat als Nationalist, dass der Führer hat gesagt, ihr darf nicht lügen, ihr müsst immer die Wahrheit sagen. Warum lügt er jetzt das? So, Das sind die liegen nicht so groß, wie Sie sie hier vorbringen, Herr Zeuge. Jetzt nehmen Sie Platz. Nehmen Sie jetzt Platz. Kaduk, wollen Sie noch etwas sagen? Keine Erklärung. Werden zu der Beeidigung des Zeugen Anträge gestellt? Dann muss der Zeuge beeidigt werden. Jawohl. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen Jawohl. Als wahr bei Gott dem Allmächtigen beschwören? Darf ich Ihnen gut ja. Jawohl.